Impuls. Fehler werden gemacht, weil es bequem ist. Impuls. Die Sprache ist der Schlüssel zur Natur des Menschen. Begriffe sind Wegmarken in diesem Gefilde. Impuls. Einheit. Der Mensch bedarf einer Atmosphäre, die zu seinem Gemüt passt. Da sorgen wir zuerst für das ausreichende Licht bei uns. Störungen treten zuhauf in diesem Dasein auf. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Dann bin ich dazu übergegangen, mich zu schützen. Wesentliche Störungen erkennt man an den Abläufen der Handlungen eines Menschen. Sie zu beheben wäre ein gutes Ziel. Dazu muss man sie aufheben. Zuspruch und Bestätigung des Menschen erlösen ihn in manchen Situationen von den Peinigungen eines schweren Loses. Auch die Worte unserer Mitmenschen, die sie uns sagen, zeugen von Störungen. Da haben wir zuvorderst die polaren Vertauschungen in ihren Aussagen als Falschheit wahrgenommen. Aber auch das Wort selbst kann zum falschen Zeitpunkt angebracht werden. Dann wird der Fehler absolut sein. Die Leute davon zu befreien, was sie tun, wird kaum möglich sein. Schließlich ist doch jeder Mensch von der Richtigkeit seines Handelns überzeugt. Um uns vor irrigen Annahmen zu bewahren, haben wir einmal ein paar grundsätzliche Dinge benannt, an die wir uns gerne halten möchten. Sie stehen für unsere Integrität und Stringenz und sind uns wichtig. Wir widersprechen der Teilung unserer Aufmerksamkeit und besinnen uns auf die Einheit des Wahrgenommenen. Wir dulden keine temporären Fehltritte, sondern besinnen uns auf uns selbst und das Gute, was von sich aus bestanden hat. Wir entsprechen unserem Gefühl, haben Gedanken und sprechen zuvorderst von unserem Dasein, dem Leben als Mensch. Das eigene Bedürfnis haben wir keineswegs übergangen, sondern vielmehr verwirklicht. So finden wir den Weg, so erfahren wir Glück. Als Beispiel für die Sache, von der wir sprechen möchten, sollte uns das Leben selbst dienen. Da betrachten wir Tantra als den Weg und Yoga als den Zustand dieses Lebens. So ordnen wir die Dinge in diesem Dasein zu und erkennen sie als ein Flechtwerk. Die Verschränkungen der Erscheinungen weisen darauf hin, dass die Beziehungen in diesem Flechtwerk von innen nach innen reichen. Sie bedürfen also keines zusätzlichen Raumes. Etwas haben wir gedacht. Die Vorstellung des Göttlichen, die wir uns gemacht haben, ist bei uns die Vorstellung einer Ursache. Damit haben wir uns zur Kausalität als Naturphänomen bekannt. Sie stellt ein bedeutendes Bindeglied zwischen dem Menschen und seiner Vernunft dar. Was wir gesehen haben, ist auch erschienen. Die Auswirkungen, die wir zeitlebens erfahren haben, sind so vorgekommen, wie sie gewesen sind. Wir erkennen an, dass sie einer Ursache entsprochen haben, die wir erst einmal zu erkennen haben, ehe wir etwas verstehen können. Da bringen wir Ruhe in unser Leben und lassen von aller Änderung des Ganzen ab. Es hat nichts gebracht, übermäßig in der Suppe zu rühren. Das würde sie verderben. Der Mensch findet bei einem Bedenken seiner Situation zur Ruhe und gewinnt dank ihr an Klarheit hinzu. Das gedankliche Gedeihen eines Menschen hat zur Folge, dass er mehr und mehr Herr seiner Lage wird. Da haben wir allen Anfeindungen getrotzt und zuallererst das Gute verwirklicht, was wir schon kennen. Damit haben wir unsere Ausgangssituation behauptet. Unser Dasein ist ein Leben als Mensch. Ausgestattet sind wir mit einer Herkunft. Was die Zukunft für uns bringen wird, das hat jetzt schon Relevanz für uns, denn es kann nur gut sein, was erhalten geblieben ist.